Vandalen und Geister. Schließlich fiel das Römische Reich. Genau 600 Jahre, nachdem Scipio Karthago niedergebrannt hatte, segelte eine Flotte von Karthago aus nach Rom und eroberte es. Aber die Krieger waren keine Karthager, sondern Vandalen, ein neues Volk aus dem hohen Norden. Den Vandalen war es nämlich gelungen, ins Römische Reich einzudringen, die römische Armee zu besiegen, Karthago zu erobern und es als Basis für Angriffe auf die Stadt Rom zu nutzen. Als die Vandalen Rom eroberten, töteten sie so viele Menschen, brannten so viele Häuser nieder und richteten ein solches Chaos an, dass das Wort Vandale seitdem für Leute verwendet wird, die Dinge zerstören. Wenn ein Kind in der Schule zum Beispiel Mülleimer umkippt, Bücher zerreißt oder die Wände mit Graffiti besprüht, bekommt es Ärger wegen Vandalismus. Die Karthager selbst waren übrigens nicht begeistert darüber, wie die Vandalen in Rom wüteten. Sie betrachteten sich mittlerweile nämlich selbst als Römer. Sie sahen die Vandalen nicht als Befreier, sondern eher als neue Eroberer. Stell dir einen karthagischen Jungen vor, nennen wir ihn Augustinus, dem gerade zu Ohren gekommen war, dass die Vandalen Rom erobert hatten. Er war traurig und geschockt, doch da erblickte er aus dem Augenwinkel etwas Seltsames. Einen Geist, der sich vor lauter Begeisterung gar nicht mehr einkriegte. »Wer bist du denn?« fragte Augustinus erstaunt. »Ich habe noch nie einen Geist gesehen, erst recht keinen gut gelaunten.« »Ich bin der Geist deines Vorfahren Hannibal. Ich habe als karthagischer Soldat gegen Scipio gekämpft. Ganze 600 Jahre habe ich auf Rache gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Rom ist gefallen. Hurra! Was für ein Freudentag!« »Ich hab's auch gehört«, sagte Augustinus, »aber mich macht's traurig.« »Wieso denn das, mein Junge? Das ist doch ein Grund zum Feiern. Die Römer sind endlich besiegt. Warum freust du dich nicht?« »Weil ich doch selbst Römer bin. Wieso sollte ich mich da über eine römische Niederlage freuen?« »Bei Baal und Tanit«, rief Hannibals Geist, »du bist doch nicht römisch. Du bist Karthager. Die Römer sind deine Feinde.« »Ja, ich bin Karthager, aber Karthager sind Römer. Das merkt man doch schon an meinem Namen. Augustinus. Ich bin nach dem größten aller römischen Kaiser benannt, Augustus.« »Bei Baal und Tanit«, entfuhr es dem Geist erneut, »Augustinus ist doch kein Name für einen guten karthagischen Jungen. Was hältst du von Hannibal? Das wäre passend.« »Danke, aber ich finde Augustinus besser. Alle meine Freunde in der Lateinklasse nennen mich Augi.« »Wie bitte? Latein? Du lernst die Sprache unserer Feinde?« »Latein ist meine Muttersprache«, erklärte Augustinus. »Das sprechen wir zu Hause. Im Lateinunterricht lernen wir lesen und gut zu schreiben. Letzte Woche hatte ich die höchste Punktzahl in der Lateinarbeit. Später möchte ich Theaterautor werden, so wie Terenz, mein großes Idol.« »Bei Baal und Tanit! Echte Karthager hassen das Theater!« »Du redest immer von Baal und Tanit. Wer sind die denn eigentlich?« fragte Augustinus. »Was? Du kennst Baal und Tanit nicht? Du hast die Gottheiten deiner Vorfahren vergessen? Zu welchen Göttern betest du denn?« »Wie alle guten Römer bete ich nur zu einem Gott, dem himmlischen Vater, und natürlich zu seinem Sohn Jesus Christus.« »Wie entsetzlich«, rief der Geist. »Als dein Vorfahre bestehe ich darauf, dass du deinen Namen in Hannibal änderst, dass du wieder Phönizisch sprichst, dass du Baal und Tanit anbetest und mit diesem Theaterquatsch aufhörst.« »Aber ich kann doch fast gar kein Phönizisch. Und ich gehe wirklich gerne in die Kirche und bete zu Jesus. Das Theater liebe ich auch. Und meinen Namen werde ich erst recht nicht ändern. Warum sollte ich?« »Weil du mein Nachkomme bist. Und als mein Nachkomme solltest du meine Sprache sprechen, meine Götter anbeten und meine Kultur genießen. Nicht im Traum hätte ich mir vorstellen können, dass einer meiner Nachfahren sich als Römer fühlt.« in dem Moment erschien ein zweiter, noch älterer Geist. »Hör auf, den Jungen zu bequatschen, Hannibal«, sagte er. »Wer bist du denn?« fragte Hannibal mit seiner geisterhaften Stimme.